Ja, dann bedanke ich mich herzlich für die Einladung hier nach Stuttgart. Wie Bärbel schon gesagt hat, ich komme vom DGB Bildungswerk in München, vom DGB Bildungswerk Bayern, leite dort die Technologie- und Innovationsberatung. Das bedeutet, wir beraten tagtäglich Betriebs- und Personalräte in technologischen Fragen. Wir unterstützen die Mitbestimmungsorgane bei technologischen Themen. Sind das hier eigentlich alles Gewerkschaftsmitglieder, die hier so in der Runde sitzen? Danke, dann können wir uns duzen. Ja, Kolleginnen und Kollegen, so heißt das ja immer bei uns, ne? Ja, wir beraten eben Mitbestimmungsgremien in technologischen Fragen. Wer sich ein wenig hier mit dem Betriebsverfassungsgesetz auskennt, wird wissen, es gibt da einen ganz netten Paragraphen im Betriebsverfassungsgesetz, das ist der Paragraph 80 Absatz 3. Dort wird den Betriebsräten die Möglichkeit gegeben, externen Sachverstand anzufordern, wenn es denn um technologische Themen geht, wenn es um Softwaresysteme geht, um technologische Fragen, die das Wissen und die Kompetenz, jedenfalls zu dem Zeitpunkt der Einführung der Betriebsräte, übersteigt. Und das Schöne daran ist, die Arbeitgeber müssen das bezahlen. Und davon machen eben Betriebsräte regen Gebrauch. Unsere kleine Einrichtung ist somit in Bayern unterwegs und manchmal auch in Baden-Württemberg, nicht nur zu Vorträgen, sondern es gibt, mir völlig unverständlich, aber in Baden-Württemberg keine Technologieberatungsstelle der Gewerkschaften. Es war offensichtlich vor vielen, vielen Jahrzehnten mal ein politischer Wille, diese nicht einzuführen. Ich habe zwar nicht verstanden, warum. Heißt für uns, wir bespaßen jetzt Bayern und Baden-Württemberg, was nicht so ganz einfach ist, weil das sind ja nun mal die beiden größten Flächenstaaten plus die wirtschaftlich recht erfolgreichen Bundesländer, was zu einem großen Teil natürlich auch an der gelebten Mitbestimmung liegt. In diesen Beratungsbereichen bedeutet das natürlich für uns, dass wir uns auch mittlerweile mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen müssen. Und zwar auf einer Ebene, die in den Betrieben ankommt. Ja, also so wie das den Betriebsräten, den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben gegenüber oder denen entgegenkommt. Und ich will ein bisschen allgemeine Thesen aufstellen zu diesem Thema und ich will ein bisschen berichten, wie es denn so den Betriebsräten und in gewisser Weise auch den Personalräten in dieser Frage geht. Und dann hören wir vielleicht auch von euch ein bisschen, was ihr dazu denkt, zu sagen habt. Und logischerweise stehe ich dann am Ende auch für Fragen und abweichende Meinungen zur Verfügung. Wenn wir über Digitalisierung reden, aus unserer Sicht, dann haben wir natürlich so ein ganz, ich will jetzt nicht sagen ganzheitlichen, aber doch einen übergeordneten Blick auf die Dinge. Das heißt, wir beschäftigen uns natürlich zum einen mit Technologiethemen, also mit Technologien, die uns entgegenschwappen und die wir versuchen müssen einzuschätzen, alle zusammen. Die Betriebsräte, die Kolleginnen und Kollegen und wir als technologische Technologieberatungsstelle. Aber wir gucken natürlich logischerweise auch auf damit zusammenhängende Themen. Arbeitsorganisation, wir gucken auf Themen Gesundheitsschutz, wir gucken auf Themen Datenschutz beispielsweise. Wir müssen uns beschäftigen aus der gewerkschaftlichen Perspektive mit Qualifizierungsfragen. Und dann müssen wir natürlich auch noch den Spagat hinkriegen, zu verstehen, dass das alles ja nicht nur Arbeitsthemen sind. Das sind ja nicht nur Themen, die uns im Berufsleben entgegenschwappen, sondern das sind eben auch Themen, die alltäglich in der Gesellschaft vorkommen. Die meisten von euch werden Smartphones hier in der Tasche haben. Ihr seid also mit der Digitalisierung, zumindest mit dem Stand heute, bestens vertraut, auch wenn man da manchmal dran verzweifelt. Ich versuche ein paar Technologieschlagworte zu nennen, die dieses Digitalisierungsthema derzeit überhaupt erst möglich machen. Und da sind wir gleich schon in der ersten Schwierigkeit bei diesen Dingen. Was zur Hölle, hätte ich beinahe gesagt, ist eigentlich Digitalisierung? Wahrscheinlich kommen euch alle auch noch andere Begriffe in den Kopf dazu. Wir hören relativ häufig den Begriff der Industrie 4.0. Das ist ja ein anderes Schlagwort, was im Grunde genommen synonym für einen Digitalisierungsschub ist. Ihr werdet sicherlich gelesen oder gehört haben, Industrie 4.0 ist ein Marketingbegriff. Der wurde ersonnen in einem Zimmer mit einer Flasche Rotwein und vier Herren, deren Namen ich allerdings mal wusste, jetzt weiß ich ihn nicht mehr. Die haben sich überlegt, dass sie ein Schlagwort brauchen, um ein gewisses Programm zu promoten, und erfanden den Begriff der Industrie 4.0. Wir wissen wahrscheinlich alle, warum 4.0. Das soll ja bedeuten, es wäre jetzt, so geht zumindest die Geschichte, eine vierte industrielle Revolution. Und das wird häufig, wie gesagt, als ja, gleichlautender Begriff für Digitalisierung benutzt. Die digitale Arbeitserbringung, darauf will ich mich konzentrieren heute, auch wenn wir ein wenig auch gesellschaftliche Entwicklungen in den Blick nehmen müssen. Die hat ein paar technologische Voraussetzungen. Ich will sie nur deswegen nennen, weil sie manchmal mittlerweile so banal klingt, dass wir glauben, das gab es schon immer. Gibt aber alles noch gar nicht immer. Einige Sachen allerdings schon länger. Die digitale Arbeitserbringung baut natürlich auf schneller Datenübermittlung. Und schnelle Datenübermittlung funktioniert heute in der Regel per DSL. Kennen wir alle, die meisten zumindest, von zu Hause. Gibt es irgendjemand, der keinen DSL-Anschluss hat? Alle sind ganz, ganz wenig. Das ist schon mal die eine Voraussetzung. Schnelles Telefonnetz, was in der Lage ist, eben auch Daten zu transportieren. Und das mittlerweile nicht nur per Kabel, Glasfaser, was auch immer, sondern wir haben es mittlerweile ja auch mit schneller Mobilfunktechnologie zu tun. LTE, der derzeitige Stand, 5G ist im Moment in aller Munde, soll ja aufgebaut werden, soll flächendeckend aufgebaut werden, was immer da flächendeckend auch heißen mag. Bei uns in Bayern hat ja der neue Ministerpräsident Söder sich dafür stark gemacht, dass jetzt Bayern flächendeckend mit einem 5G-Netz ausgestattet wird. Das wird zwar nicht klappen, aber das ist nicht so schlimm. Das ist ja jetzt erstmal nur die technologische Grundlage. Also darauf aufbauend gleich schon die Möglichkeit, mit mobilen Endgeräten zu arbeiten, und zwar überall. Das ist ganz interessant. Das gab es nämlich vor 15 Jahren so noch nicht. Da haben wir uns das kaum vorstellen können, dass man mittlerweile die Arbeit, so sie denn nicht standortgebunden ist, weil ich an einem Standort was tun muss, völlig ortsgebunden erbracht werden kann. Mit diesen kleinen Geräten, also jedes Smartphone heutzutage ist ja im Grunde genommen ein Computer, der die Leistung von Rechnern und PCs von vor 10 Jahren um Längen schlägt. Und wir sind an dieser Stelle nicht mehr daran gebunden, irgendwo zu sitzen oder zu stehen, sondern wir können diese Arbeit überall erbringen, wo wir wollen oder wo wir müssen. Wir haben dadurch, logisch, einen ständigen Zugriff auf das Internet. Und wir haben es mit Dingen zu tun, die vielleicht jetzt dieses Stichwort der Digitalisierung nochmal um weitere Dinge anreichern. Mit diesem Begriff der Industrie 4.0 sind nämlich Dinge und Technologien verbunden, die teilweise relativ alt sind, jetzt aber zusammengeführt werden zu einem, ja, nennen wir es mal großen Ganzen. Ich nenne an der Stelle nur die tatsächlich mittlerweile hochentwickelte Sensorik, also dass im Grunde genommen kleine Sensoren alles Mögliche messen können. Geschwindigkeiten, Temperaturen, Zustände, was auch immer. Die Robotik, Roboter, liest und guckt man manchmal auch ganz lustige Sachen im Fernsehen, ne, was so Roboter mittlerweile alles können. Meistens macht es mehr Spaß zu sehen, was sie alles nicht können. Aber Roboter sind mittlerweile tatsächlich gekoppelt mit solchen sensorischen Geschichten in der Lage, Dinge zu tun, die wir uns auch vor 10 Jahren noch nicht vorstellen konnten. Wir haben die RFID-Technologie, also die Radiofrequenzidentifikation, die eine Grundlage für das sogenannte Internet der Dinge ist. Internet of Things, da haben vielleicht auch schon einige was von gehört. Das Internet der Dinge, was ja davon ausgeht, dass mittlerweile nicht nur Personen über das Internet miteinander kommunizieren, sondern Gegenstände. Und die kommunizieren in der Regel mittels dieser RFID-Technologie, das heißt, das sind kleine Chips, die sind so klein, dass sie im Grunde genommen mittlerweile ja auf jeden Gegenstand aufgebracht werden können. Und die kommunizieren dann lustig im Internet miteinander. Das Internet der Dinge. Des Weiteren haben wir, und auch das liest man heutzutage relativ häufig in der Presse, solche Themen wie selbstlernende Systeme, Deep Learning, so wie das Fachjargon, nennen wir es mal, genannt wird. Deep Learning Systeme, selbstlernende Systeme. Die verbreitetsten Beispiele, auch wenn man da immer gar nicht glauben darf, dass das irgendwas mit Intelligenz zu tun hat, sind Siri, sind Cortana, sind die Sprachassistentinnen, muss man ja sagen. Lustigerweise sind das ja quasi alles Frauen, Stimmen zumindest, die jetzt in den modernen Smartphones verbaut werden. Weiß ich, wer benutzt das hier? Siri zum Beispiel bei den iPhones oder Cortana bei den Microsoft-Geräten? Macht ihr alle nicht. Es lohnt sich. Also das heißt nicht, dass da immer was bei rauskommt, ja, aber es lohnt sich. Man kann das, es gibt ein paar Sachen, die können die ganz gut. Ich würde im Moment noch bestreiten, dass es sich um selbstlernende Systeme handelt, weil aus meiner, das ist aber eine ganz subjektive persönliche Erfahrung, lernen die immer gar nichts. Und ich hätte es gerne, dass sie das tun, aber sie können manchmal ganz hilfreich sein. Ja? Also mit so einem iPhone, da muss man jetzt im Grunde genommen immer gar nichts mehr reintippen. Man spricht da rein und sagt Siri und dann wacht Siri auf und dann sagt man Siri, wo geht's denn hier zur nächsten Apotheke? Und wenn man Glück hat, kommt dann auf einer Kartendarstellung tatsächlich die nächste Apotheke. Wenn man Pech hat, wird man zum nächsten BMW-Händler geführt. Aber das wird vielleicht noch. Die politischen Themen, die damit verbunden sind, und auch das geht ja seit geraumer Zeit durch die Presse, sind nicht so sehr technologiegetrieben als solche Themen wie Microtargeting beispielsweise. Habt ihr das schon mal gehört? Microtargeting. Das war das, was Donald Trump relativ erfolgreich in seinem US-Wahlkampf sich von einer Agentur hat machen lassen. Natürlich, das kann er nicht selber. Donald Trump konnte bis zum Tag seiner Wahl auf PCs und Computern gar nichts. Aber er hatte natürlich eine Agentur. Und diese Agentur hat was ganz Interessantes gemacht. Sie hat nämlich versucht, aus den Informationen, die Menschen von sich selbst ins Internet stellen, hauptsächlich über Facebook, im Grunde genommen soziologische Muster zu erkennen. Und hat versucht, aus diesen Facebook-Präsentationen zu generieren, ob jemand eine gewisse politische Einstellung hat. Das haben die anhand von bestimmten Merkmalen versucht runterzubrechen und hat dann gezielt diese politischen Einstellungen mit Werbung, mit politischer Werbung versehen. Das sogenannte Microtargeting. Also im Grunde genommen der Versuch, Menschen, von denen man aufgrund ihrer Aussagen über sich selbst im Internet eine bestimmte politische Haltung unterstellt, die jetzt gezielt mit Aussagen zu bedienen, nenne ich es mal. Das konnten übrigens Aussagen sein, die konnten diametral entgegengesetzt sein. Hauptsache, die richtige Zielgruppe hat sie erhalten. Und das ist ganz spannend. Das hat übrigens die Deutsche Post, macht das auch. Also das ist nicht immer nur jetzt, ne, Facebook und die hat das, soweit ich das in Erinnerung habe, angeboten als Dienstleistung. Gleichzeitig haben wir natürlich solche Themen, die unmittelbar in diese ganze Digitalisierungsdebatte reinspielen, dass wir ja, das werdet ihr auch alle mitbekommen haben, eine neue europäische Datenschutzgrundverordnung erhalten haben, die DSGVO, die auch in diesem Bereich durchaus eine gewisse Rolle spielt. Ich will da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber es wird natürlich mitdiskutiert, was sind jetzt denn eigentlich die Rechtsgrundlagen, was sind die Rechtsrahmen für den Umgang mit diesen Digitalisierungsthemen. Jetzt ist es natürlich in der DSGVO und in dieser europäischen Rechtsnorm geht es immer um personenbezogene Daten jeglicher Art. Wir haben aber noch ein weiteres, ich will es mal ein Metathema nennen, was mit Personenbezug gar nicht mehr so viel zu tun hat. Und das ist die Big Data-Thematik. Wenn ihr euch vorstellt, dass dieses Internet der Dinge einen Wust an Daten automatisiert, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde produziert, dann macht es ja nur dann Sinn, dass diese Dinge das tun, wenn diese Daten irgendwo erstens wieder auflaufen und zweitens dann auch ausgewertet werden können. Dieser technologische Sprung, den gibt es mittlerweile, dass diese Auswertungswelten möglich sind. Wir fassen es immer unter diesem Begriff Big Data zusammen. Also viele Daten, kann man sagen, ja, viele Daten. Und wenn man sich das so alles vor Augen führt, dann denkt man sich, ja, das ist ja alles sowas so für Technik-Nerds, ne? So für Technik-Profis. Viele sagen dann, übrigens auch von meinen Betriebsräten, die ich betreue, damit wir nichts zu tun haben. Interessiert mich nicht. Sollen meine Enkel machen oder meine Kinder? Für mich ist das nichts. Ja, man kommt dann nur gar nicht mehr raus, ne? Es ist ja um einen herum schon so, dass, nehmen wir mal sowas wie das Taxigewerbe. Das ist digitalisiert worden. Und wenn ihr mich vor 10 Jahren gefragt hättet, welches Gewerbe oder welche Branche wird mit Sicherheit niemals digitalisiert werden können, dann hätte ich neben ein paar anderen gesagt, naja, sowas wie Autofahren, ne? Taxi, Autofahren, also wie soll das gehen? Ich brauche ein Auto, ich brauche ein Steuerrad und ich brauche jemanden mit einem Führerschein. Wenn es gut läuft, hat er noch einen Beförderungsschein, ne? Wenn es schlecht läuft, dann muss er für Uber fahren. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass man ein Gewerbe wie Taxi digitalisieren kann. Weil ich dachte mir, naja, man kann keine Autos digitalisieren, das ist ein bisschen schwierig. Man kann ja auch keine Bananen digitalisieren. Ja, aber weit gefehlt. Das Geschäftsmodell, was dort dahinter steht, wurde digitalisiert. Und vielleicht kennt die eine oder der andere das hier, diese übrigens auf meinem iPhone auch vorhandene App, MyTaxi. Damit bestelle ich mir heutzutage ein Taxi. Da kann man sich jetzt auch noch denken, naja, wo ist da der Gewinn bei dieser Geschichte? Für mich als Kunden, ich muss nirgendwo mehr anrufen und da ist besetzt. Ich muss nirgendwo mehr anrufen und da bin ich in der Warteschleife. In 10 Minuten kann ich ihre Anfrage entgegennehmen. Ich muss überhaupt nirgendwo anrufen. Ich muss nur mein iPhone aus der Tasche holen und das iPhone weiß, wo ich bin. Weil ich natürlich eine Ortskennung da drin habe und ich die auch eingeschaltet habe, wohlgemerkt. Ja. Genau. Und dann kommt ein Auto. Ich sehe, welches Auto kommt. Ich sehe übrigens auch, wer das Auto fährt. Ich könnte mir theoretisch auch ein Auto aussuchen, wenn es genug gibt. Also ich könnte sagen, ich will immer mit Mercedes fahren. Oder mit Dacia oder wie man es gerade will. Ich brauche dazu im Grunde genommen keine Funkleitstände mehr, sondern das geht quasi zwischen dem Taxifahrer oder der Taxifahrerin und mir. Das machen wir untereinander aus. Und wenn man sich das überlegt, hat sich da eine ungeheure Dynamik entwickelt, denn das teilt zum einen das Taxigewerbe in diejenigen Fahrerinnen und Fahrer, die mit dieser App fahren und die anderen, die es nicht tun. Und es gibt mir als Kunden die Möglichkeit, relativ schnell, relativ übersichtlich, flott, ohne viel tun zu müssen, einfach nur auf den Knopf drücken, fertig ist es, einen Wagen zu bestellen. Aber es gibt noch viel mehr Dinge, die damit zusammenhängen. Es gibt nämlich das, was wir in den sozialen Medien auch noch und nöcher kennengelernt haben. Das ist diese Bewertungswelt. Heute wird ja jeder bewertet. Und gerade solche Dienstleistungserbringer wie ein Taxifahrer oder eine Taxifahrerin, die werden mit dieser App bewertet. Also sind die pünktlich, sind die schnell, sehen sie gut aus, weiß ich nicht, haben sie vernünftige Klamotten. Also was man da alles so bewerten kann, ist völlig irre, ja. Ich, für meine Begriffe, aber das ist meine persönliche Marotte, ich bewerte nie. Aber man kann es machen. Man kann mittlerweile auch den Bezahlvorgang über diese App machen. Das heißt, ich hinterlege meine Kreditkarte oder irgendwas anderes, ne, wo das Geld dann abgebucht werden kann. Da muss ich auch noch nicht mal mehr im Auto bezahlen. Das geht übrigens so weit, dass ich sogar das Trinkgeld darüber abrechnen kann. Also ich kann Trinkgeld, prozentuales Trinkgeld hinterlegen. Die andere Seite, also für mich ist das wahnsinnig komfortabel, muss ich mal sagen. Ich kriege das eben in jeder Stadt. Ich muss mir keine Nummern mehr merken. Sie kennen das vielleicht, oder ihr kennt das vielleicht sonst, ja. Wo kriege ich denn hier in Stuttgart ein Taxi her? Ich komme aus München. Und da habe ich schon die Taxirufnummern nicht im Kopf. So. Hier in Stuttgart wäre ich aufgeschmissen. Na, ich hole mein iPhone raus, drücke auf den Knopf. Überall funktioniert diese App. Ich sehe übrigens vorher auch immer genau, wie lange der Fahrer braucht. Und das wird noch toller, ich kann den in Echtzeit tracken. Ich sehe also, wo der lang fährt. Das sehe ich. Ich habe so sein kleines Porträtfoto habe ich da drauf. Und dann wird mir angezeigt, wo der so lang fährt. Und dann sehe ich, aha, da vorne, ne, Berliner Platz, ist wieder die Ampel rot. Ah, der kluge Mensch ist woanders lang gefahren. Kann ich alles sehen. Für mich als Kunden gar nicht so schlecht. Die Fahrer haben ein bisschen Problem mittlerweile. Denn MyTaxi, als die sich gegründet haben und das quasi in den Markt gedrückt haben, als Konkurrenz zu den etablierten Taxizentralen, da war noch alles gut. Und die Leute, die die App hatten in den Autos, die haben ganz schön Fahrten bekommen. Die mussten jetzt nicht dauernd warten, bis ihre Funkzentrale anrief. Das war ja vielleicht auch nur eine von vielen, die es hier gibt in der Stadt. Die haben richtig Touren gekriegt. Bis MyTaxi auf die Idee gekommen ist zu sagen, na, das läuft ja gut, lasst uns doch mal die Touren versteigern. Und versteigern, also nicht dem Kunden gegenüber. Ja, mir war das völlig wurscht. Ich als Kunde habe das gar nicht gesehen. Die Fahrer allerdings, die mussten sich jetzt um die Aufträge prügeln. Also da wurde jetzt, wenn ich als Kunde auf den Knopf gedrückt habe, ich stehe jetzt hier am Gewerkschaftshaus in Stuttgart, ich brauche einen Wagen. Dann hat MyTaxi das so gemacht, dass diese Information an alle Fahrer mit der App rausgegangen ist und jetzt mussten die, oder wenn sie die Tour wollten, mussten die anfangen, die Preise zu unterbieten. Da haben die sich gegenseitig quasi an dieser Stelle Konkurrenz machen müssen, sonst hätten sie die Tour nicht gekriegt. Und dann konnten die sich immer selber überlegen, ab wann lohnt sich das für die gar nicht mehr. Weil sie zu weit weg sind oder weil, ne, warum auch immer. Ja, das ist eben die... Wer hat davon profitiert? Hat davon jemand profitiert? Ja, zunächst mal MyTaxi. Weil dadurch natürlich für den Kunden das preiswerter wurde. Und sie sich erhofft haben, über diese Marketingmaßnahme noch mehr Kunden zu bekommen. Und sie haben gleichzeitig, das war natürlich folgerichtig, den Anteil, den die Fahrer an MyTaxi abgeben mussten für so eine Tour, erhöht. Es wurde also teurer. Ne? Also für die war das ein Nullsummenspiel. Die haben jetzt nicht auf Geld verzichtet, aber die Taxler. Das ist übrigens Gott sei Dank gescheitert, dieses Modell. Und zwar ist es an dem Widerstand der Taxler gescheitert. Leider weniger an dem Widerstand der Kunden. Also man hätte ja im Grunde genommen versuchen können, auch die Kundenseite mit einzubeziehen und zu sagen, ihr müsst mit uns zusammen an dieser Stelle gegen MyTaxi protestieren, sage ich mal. Die Taxler haben sich dort tatsächlich organisiert gegen gewehrt. Sonst hätten wir heute noch diesen Unsinn. Diesen Versteigerungskram kennt ihr aber vielleicht von anderen Plattformen. Und worauf ich hinaus will, ist natürlich die sogenannte Plattformökonomie. Wie kann man heute digitalisieren? Man versucht, ein Geschäftsprinzip zu installieren, das auf Plattformen basiert. Und auf diesen Plattformen treffen sich Anbieter und Kunden. Und das ist eigentlich einer der zentralen Punkte der, sage ich mal, gesamtgesellschaftlichen, gesamtökonomischen Tendenz, nämlich die sogenannte Plattformökonomie. Das ist jetzt auch mittlerweile nichts mehr Neues. Also eine der ersten Plattformen, die es so gab, war ja beispielsweise MyHammer. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Da kann man Handwerker, wie soll man mal sagen, mieten. Und da Handwerker häufig Kleinbetriebe oder Solo-Selbstständige sind, und da bieten die sich da auch. Ja? Zimmer streichen, 30 Quadratmeter, 800 Euro, und man sieht auf der Plattform schon, nebenan macht es jemand für 700, 600, 500, 400, okay, Hammer gefallen. Das ist MyHammer. Und diese Plattformökonomie führt natürlich zu Problemen. Wir sehen das bei Uber, ich habe das eben das Beispiel erwähnt. Das ist ja ein ständiges Ärgernis. Denn diese Firmen, die diese Plattformen ins Leben rufen, die haben natürlich einen großen Vorteil. Und das sieht man an Uber. Die haben gar keine eigenen Autos, die haben nur die Plattform. Das heißt, die haben ein paar Server irgendwo stehen und die haben die Software. Aber das, was die Taxler noch machen müssen, nämlich Autos haben, Autos vorhalten, Autos warten, Autos fit halten, manchmal auch neue Autos kaufen, weil sie die zu Schrott gefahren haben, das müssen diese Plattformökonomien nicht, weil die Leute bei denen gar nicht angestellt sind. Die stellen nur den Marktplatz, in Anführungsstrichen, den digitalen Marktplatz. Das ist jetzt auch nicht alles nur schlimm und schlecht, ja? Denn heutzutage kann ich mit so einem digitalen Marktplatz Dinge viel weitgehender anbieten, als ich das früher konnte. MyTaxi kann diesen Marktplatz bundesweit anbieten. Eine Funkzentrale kann das nur lokal. Oder jeder liest jeden Tag über Airbnb. Also die Vermietmöglichkeit von, zunächst war es früher mal Privaträumen, wenn man mal nicht da ist. Mittlerweile hat sich das ja in vielen Städten zu einem ständigen Ärgernis entwickelt, weil es dort Mietverhältnisse gibt, die einzig und allein darauf aus sind, diese relativ hohen Übernachtungspreise, die dort aufgerufen werden, im privat- oder semi-privaten Bereich zu erzielen. Diese Shared Economy, wie man sie nennt, oder Plattformökonomie, hat großes Problempotenzial. Das, glaube ich, kann man an dieser Stelle schon sagen. Denn man könnte ja jetzt, und das wird auch getan, nicht nur solche Dienstleistungen anbieten, nicht nur Taxitouren anbieten oder nicht nur Wohnungen anbieten. Man könnte ja auch Arbeitsleistungen anbieten. Das haben wir bei MyHammer schon. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, und so eine Firma wie IBM hat das konsequent zu Ende gedacht, dann würde das bedeuten, ich brauche eigentlich gar keine festangestellten Personen mehr, die für mich irgendwas tun und diesen ganzen lästigen Kram, ja, Arbeitsverträge, Kündigungsfristen, bezahlten Urlaub und diesen ganzen Kram, das kostet alles nur Geld. Wie wäre es denn, wenn wir mal so eine Plattform machen, wo die Leute ihre Arbeitsleistung anbieten können? Müssen, dürfen. Ja, das gibt's. IBM hat das tatsächlich mal versucht. Die sind jetzt ein bisschen wieder davon abgekommen. Ich weiß aber gar nicht, warum. Die haben tatsächlich vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren allen Ernstes gesagt, wir wollen in Zukunft keine Angestellten mehr. Wir wollen das sogenannte Crowdsourcing betreiben. Und das wird als Projektgeschäft mittlerweile tatsächlich weltweit getan. Also ich schreibe auf einer Crowdsourcing-Plattform einen Auftrag aus. Der muss natürlich dezentral erbringbar sein. Ja, also ich kann jetzt schlecht sagen, Ich habe hier ein Produktionsband in meiner Halle 2. Dann ist klar, das ist in Halle 2. Aber alles Digitale, was ich digital erbringen kann, was weiß ich, nehmen wir mal so was Schönes, wie es früher mal gab, das weiß ich nicht, ob ihr das noch kennt, ich kenne das noch, ich bin nämlich darin ausgebildet, so ein Korrektorat für eine Zeitung. Texte Korrektur lesen. Früher saßen da immer Leute in irgendeinem Büro, waren hoch angesehen, man wollte die immer nicht stören, ne, weil die sich ja konzentrieren mussten, und am Ende kam dann eine rote Fahne da wieder raus. Ne, alles durchgestrichen, nochmal neu, falsche Kommasetzung und so weiter. Das kann ich heute, wenn ich es denn will, ja weltweit erbringen lassen. Das muss ich nicht hier machen, das muss ich nicht im Verlag machen oder wo auch immer. Ich lasse das irgendwo erbringen. Und dafür setze ich eine Crowdsourcing-Plattform auf und biete sozusagen diesen Auftrag an, und dann können sich irgendwelche Leute, die sich in der Lage fühlen, das zu tun, darum balgen. Und ich nehme, weiß ich nicht, ich nehme jetzt nicht nur die billigsten als Anbieter dieses Auftrages, sondern ich nehme die mit den besten Bewertungen. Auch da wieder, da wird bewertet. Da wird die Termintreue bewertet, da wird die Qualität bewertet, da wird sicherlich auch mal der Preis bewertet. Aber das insgesamt ist dann quasi eine Art Lieferantenbewertung, so kann man es sagen, auf einer Crowdsourcing-Plattform. Diese Clickworker, wie man sie auch nennt, die sitzen manchmal, wenn man so an Cafés vorbeikommt, das sind immer die mit den Apple-Rechnern aufgeklappt, die dann in irgendwelchen Cafés mit WLAN-Anschluss sitzen und so vor sich hin auf den Tastaturen rumhacken. Wenn wir das zu Ende denken, Und, das sage ich ganz ausdrücklich, die Gewerkschaften an dieser Stelle nicht massiv darauf drängen, dann haben wir es in, ohne dass ich seherische Fähigkeiten habe, in wenigen Jahren mit einem Haufen von Clickworkern zu tun, die ohne jegliche Absicherung, ohne Tarifverträge, ohne Arbeitsverträge, ohne Sozialversicherung, ohne all diese schönen Dinge, für die ja unsere Vorfahren Jahrzehnte und Jahrhunderte gekämpft haben, dann haben wir einen riesen Pool an solchen Leuten. Und das wird gesamtgesellschaftlich noch relativ problematisch werden. Natürlich gibt es Initiativen derzeit, auch von der Bundesregierung, muss man sagen, die an dieser Stelle versuchen, einzuwirken. Aber auch wir Gewerkschaften müssen uns an dieser Stelle an die Nase fassen und müssen versuchen, das ist schwer genug, diese Personengruppen zumindest mal zu uns in die Häuser zu bekommen, um sie zu beraten und um mit denen gemeinsam zu überlegen, was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Probleme und wie kann man denen helfen. Ich will nur darauf hinweisen an dieser Stelle, jetzt sind diese Solo-Selbstständigen, ja, diese Click-Crowdworker, wie immer man das nennen will, ja nicht das einzige Problem, was wir haben. Aber sicherlich ist das hier auch registriert worden. Interessant wird natürlich diese ganze Digitalisierungsthematik dadurch, dass es natürlich an dieser Stelle Personengruppen gibt, die haben eben keinen ökonomischen Druck. Und das kann man, glaube ich, sehr gut sehen an den Verhältnissen, die es mittlerweile in San Francisco beispielsweise und auch in Seattle gibt. Da sind ja so die die Headquarters der großen Digitalisierungsfirmen ansässig. Und wenn man sich anguckt, was da passiert, dann sieht man gleichermaßen wieder, wie gesamtgesellschaftlich doch diese eigentlich Arbeitsdiskussion sich auswirkt. Ihr glaubt wahrscheinlich, in Stuttgart sind die Mieten hoch, ne? Wir in München denken das ja auch, und das denken wir nicht nur, das ist auch so. Da kann sich ein normaler Mensch mit einem normalen Arbeitsverhältnis kaum eine Wohnung leisten. Wenn man sich San Francisco und Seattle anguckt, das ist eine ganz andere Nummer. Da gibt es eine Obdachlosigkeit mittlerweile, die ist gigantisch. Das hat sicherlich was mit Lücken in dem dortigen Sozialsystem zu tun. Das hat aber auch damit was zu tun, dass es gleichzeitig zu den völlig unterbezahlten Solo-Selbstständigen eine, eine Schicht von Leuten gibt, die in diesen großen IT-Läden arbeiten, die unglaublich gut bezahlt werden, und zwar richtig gut. Und da findet ein Verdrängungswettbewerb auf dem Wohnungsmarkt statt, den können die Leute, die wenig verdienen, überhaupt nicht gewinnen. Die Politik versucht an der einen und der anderen Stelle gegenzusteuern, aber dort sind die Mittel, mit denen das passiert, in der Regel ja eher nicht sehr erfolgreich, will ich es mal nennen. Ich will auf einen weiteren Aspekt eingehen, neben diesen gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen, der auch aus unserer Gewerkschaftsperspektive für uns schwierig ist. Bisher ist, jetzt muss ich ja mit der Selbstkritik ein bisschen aufpassen da hinten, bisher ist es doch so, was haben wir Gewerkschaften eigentlich immer zu sagen, wenn es um Themen geht wie Arbeitslosigkeit, wie wenn es um Themen geht wie Zukunft der Arbeit, wie wird sich das alles entwickeln? Wir haben eine Prämisse, die erzählen wir immer. Und das ist die Prämisse der Qualifizierung. Wir sagen immer, wenn irgendwas am Himmel aufscheint, wir müssen qualifizieren. Und alle, die qualifiziert sind, denen wird es danach gut gehen. Jetzt haben wir zum ersten Mal, und da will ich schon deutlich darauf hinweisen, nach meiner Überzeugung in dieser Digitalisierungsfrage eine Situation, in der Berufsbilder bedroht sind, die hochqualifiziert sind. Und dann ist natürlich die Antwort, man muss qualifizieren, nicht völlig falsch. Das ist nicht völlig falsch. Wir müssen Qualifizierungskonzepte für die Digitalisierung erarbeiten. Die gibt es nach meinem Dafürhalten noch nicht. Aber wir haben es gleichzeitig mit einer Situation zu tun, bei denen Berufsbildern, bei denen Jobs von dieser Digitalisierung betroffen sein können oder gar werden, die hochqualifizierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Und dann fällt natürlich dieses reflexhafte, wir müssen für Qualifizierung sorgen, nicht unbedingt auf fruchtbaren Boden. Ich will nur ein Beispiel sagen, was mir übrigens immer sehr viel Spaß macht, das Beispiel. Rechtsanwälte. Ja, jahrelang studiert. Und wenn Sie es denn zum Rechtsanwalt oder zur Rechtsanwältin geschafft haben und nicht ersatzweise Taxi fahren müssen mit einer MyTaxi-App, dann sind das gut ausgebildete Spezialistinnen und Spezialisten, manchmal auch so Generalisten, aber kann sich jemand vorstellen, dass das Geschäftsprinzip der Rechtsanwaltskanzlei verschwindet? Gut, vielleicht nicht verschwindet. Aber sagen wir mal, was wäre eigentlich, wenn die Kanzleien 50% ihrer Tätigkeitsbereiche verlieren würden? Nämlich alles, was mit Rechtsberatung zu tun hat. Wow. Genau. Wozu, jetzt mal ein bisschen salopp formuliert, ja, wozu brauche ich eigentlich eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt? Meistens ist es doch so, ich brauche die zur Beratung. Ich habe irgendeine Frage. Ja, mir ist zum Beispiel letztens passiert, übrigens dummerweise auch in Stuttgart, ich habe anscheinend, oder mir wurde es zumindest unterstellt, einen Mietwagen kaputt gefahren. Oder nicht ganz kaputt, aber war ein dicker Kratzer drin. Ich war mir keiner Schuld bewusst, aber das Unternehmen wollte Geld von mir haben. So, was mache ich? Ich gehe zum Rechtsanwalt und sage, Rechtsanwalt, berate mich bitte mal. Ja? Muss ich den Mist bezahlen? Ich will nicht. Genau. Solche Rechtsberatungsfälle macht nach meinem Dafürhalten ungefähr 50% der Rechtsanwalts- und der Kanzleitätigkeiten aus. Genau, brauchen wir nicht. In einer digitalisierten Gesellschaft brauchen wir das nicht. Warum brauchen wir das nicht? Wir googeln, genau. Da sind aber die Ergebnisse noch so schlecht. Da kriege ich ja immer nur die ganzen Links. Ja, die kommen dann wieder, führen auf die Rechtsanwaltskanzleiseiten. Das hilft mir nicht. Nein, wir können doch mittlerweile über die nennen wir es mal so mit einem Schlagwort, auch wenn das immer nicht ganz stimmt, die sogenannte künstliche Intelligenz. Wir können doch heutzutage tatsächlich Kommunikation mit Systemen führen. Tatsächliche Kommunikation, entweder schriftlich oder, wenn es ein bisschen vernünftig gemacht ist, tatsächlich auch stimmlich. Das heißt, wir leben technologisch in einer Situation, in der es möglich ist, mit sogenannten Bots zu reden, also mit Robotern, die dahinter stehen, mit Algorithmen. Und wenn ich diese Möglichkeit, die es mittlerweile gibt, kopple mit vernünftigen Datenbanken, und das muss ich in diesem Beispiel nur tun, juristische Datenbanken, denn nichts anderes macht der Rechtsanwalt, ja? Der hat das doch alles gar nicht im Kopf. Was macht der? Der guckt in ein Gesetzbuch, also ins Gesetz, und der sucht sich raus, da waren noch mal irgendwelche Urteile. Und dann schätzt er das ein. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche einen Bot, der mir sagt, in Ihrem Fall ist zu 99% sicher, dass Sie diesen Betrag bezahlen müssen. Und zwar zu 80%. Und dann kann ich selber rechnen. Wenn das so stimmt, und ich glaube, dass das so stimmt, sonst würde ich es euch nicht erzählen, dann heißt das aber, wir haben hier eine Berufsgruppe, die getroffen wird, von der wir bisher immer angenommen haben, das kann die gar nicht treffen. Denn ich meine, die studieren ja nicht umsonst 8 Semester oder 10 oder wie viel das auch immer sind. Und dann kann auch unsere reflexhafte Antwort auf die Zukunftsfrage, was müssen die denn jetzt tun, nicht sein, ja, die müssen sich qualifizieren. Was soll denn das bringen? Sollen die noch weiter studieren oder noch mehr oder sollen die früher anfangen? Nee, die müssen sich mit dem ganzen Geschäftsprinzip auseinandersetzen. Die müssen sich überlegen, was für eine Rolle werden sie spielen, wenn diese Form der Rechtsberatung so gar nicht mehr nachgefragt wird. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Taxizentralen. Ja, gibt's auch, ja, genau. Also die ganze Telemedizin, die dann noch Algorithmen unterfüttert ist, sage ich mal. Ich glaube, man kann zumindest erstmal zusammenfassen, dass sich auch in naher Zukunft eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen und Geschäftsprinzipien massiv ändern wird. Massiv ändern wird. Und das Interessante daran ist ja, und das war jetzt vorhin schon ganz kurz in der Auftaktdiskussion hier, was bedeutet das denn aber für den Arbeitsmarkt insgesamt? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Wer weiß das schon? Ja, wer weiß das schon? Es gibt natürlich die diese optimistische Sichtweise, die auch die Gewerkschaften im Moment, und da sind es wieder alle, zum Besten geben, die da sagen, immer dann, wenn irgendeine technologische Eruption Arbeitsplätze vernichtet hat, in Anführungsstrichen, kamen andere neue dazu. Also es ist immer dann so eine Kompensation. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, als Mitte der 80er Jahre die PCs auf die Schreibtische kamen, haben die Gewerkschaften auch zunächst mal gesagt, um Gottes Willen, das ist der Jobkiller Nummer 1, bis man dann gemerkt hat, naja, bestimmte Berufsbilder verschwinden, sind tatsächlich verschwunden. Meiner zum Beispiel, ich bin gelernter Schriftsetzer. Diesen Beruf gibt es nicht mehr. Gleichzeitig sind aber neue Dinge dazugekommen. Allerdings, ob das diesmal auch so sein wird, das wage ich, und ich bin jetzt kein grundsätzlicher Pessimist, aber das wage ich zu bezweifeln. Weil die technologischen Änderungen, die wir jetzt haben, oder die wir haben und die wir noch haben werden, wahrscheinlich so umfangreich sind, dass ich mir im Moment zumindest nicht vorstellen kann, wie das rein quantitativ ausgeglichen werden soll. Das ist mir schleierhaft, ehrlich gesagt. Jetzt ist natürlich die Frage, was wird denn passieren? Die wird ganz unterschiedlich beantwortet. Ihr habt es vielleicht ein bisschen mitbekommen, da gibt es diverse sogenannte Studien, sage ich mal. Ja? Also wie soll man eine Studie zum Zukunftsthema machen? Vergangenheit würde gehen, aber Zukunftsthema, das sind halt Prognosen. Was gibt es für Prognosen? Es gibt Prognosen dazu, dass beispielsweise ungefähr, sage ich mal, 50% der Berufe, das heißt nicht der Jobs, ja, aber der Berufe zumindest der Digitalisierung in der ein oder anderen Form zum Opfer fallen könnten. 50% der Berufe. Das ist ganz spannend, wie so die politischen, wie soll ich mal sagen, die politischen Akteure, unter anderem eben auch unsere Gewerkschaften, darauf reagiert haben. Es gibt jene, die sagen, das ist alles totaler Blödsinn, das ist eben genau diese Negativhaltung, die man von den Gewerkschaften aus den 80ern kennt. Das waren übrigens gar keine Gewerkschafter, die das gemacht haben, sondern das waren, ich müsste gleich mal gucken, wer war das? Die ING DiBa beispielsweise, nicht? Manchmal machen so Banken ja auch so Zukunftsstudien und die ING DiBa hat eine Studie der London School of Economics aus dem Jahr 2014 im Grunde genommen bestätigt und hat gesagt, also sie gehen mal davon aus, ungefähr 50% der Berufsbilder werden aufgrund der Digitalisierung mittelfristig, wir reden jetzt nicht von nächster Woche oder nächsten Monat, im Grunde genommen verschwinden. Auch das übrigens, glaube ich, rührt natürlich stark an unserem Qualifizierungsmantra. Wohin wollen wir die Leute eigentlich qualifizieren, wenn wir noch gar nicht wissen, wohin? Es gibt andere, die sehen das ein bisschen entspannter und ich finde es völlig richtig zu sagen, wir wissen es alle nicht. Aber was wir wissen ist, dass sich natürlich dadurch, dass sich die Geschäftsgrundsätze so verändern, dass wir dadurch davon ausgehen müssen, dass, und das ist eine Binse, aber sie stimmt, alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert werden. Es wird hier an dieser Stelle quasi kein Halten geben. Und das müssen wir jetzt im Grunde genommen in die Zukunft verlängern und uns überlegen, was wird das heißen? Es wird heißen, meines Erachtens, und das haben wir heute schon, wir haben eine Entkoppelung von den Arbeitsorten und den Tätigkeiten. Das bedeutet, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, ich fand es ganz vorbildlich, Microsoft in München beispielsweise hat mit seinem Betriebsrat, die haben immerhin eine Betriebsvereinbarung geschlossen. Da geht es um nicht die Vertrauensarbeitszeit, das haben die sowieso, wir kennen das als Gewerkschafter, das Thema. Nein, da wurde eine Betriebsvereinbarung zum Vertrauensarbeitsort geschlossen. Finde ich nicht blöd. Die haben die Präsenzkultur aufgehoben. Dieses dauernde, sklavische, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich muss morgens um 9 immer im Büro sein. Und man kennt es ja, ne? Also das heißt ja jetzt nicht, dass man 8 Stunden im Büro auch wirklich was tut. Kann man auch gar nicht, so ist niemand gestrickt. Aber manchmal ist ja dieser Anwesenheitszwang auch etwas lästig. Die haben das komplett abgeschafft. Die haben gesagt, bei uns ist uns das völlig wurscht, wo die Leute ihre Arbeitsleistung erbringen. Hauptsache, sie erbringen die Arbeitsleistung. Und das kann man kontrollieren. Das ist jetzt auch im Grunde genommen kein neues Phänomen. Wir kennen diese ganze Frage von Homeoffice, Telearbeit, das kennen wir auch alle schon Jahrzehnte. Jetzt allerdings wird es im Grunde genommen mobil. Es ist dem Arbeitgeber völlig egal, wo ihr eure Arbeitsleistung erbringt, Hauptsache sie trudelt ein. Und wie gesagt, das rechne ich Microsoft an dieser Stelle hoch an. Sie haben an dieser Stelle eben mit den Betriebsräten zusammen überlegt und haben eine vernünftige Betriebsvereinbarung dazu gemacht, die im Übrigen auch beinhaltet, einmal die Woche ist Präsenztag. Ne? Relativ clever. Weil nämlich jene Unternehmen, die das Ding komplett aufgelöst haben und gesagt haben, wir wollen an dieser Stelle auch möglichst Bürofläche sparen. Die ist ja immer so teuer. Ne? Wenn man jetzt die Leute alle arbeiten lässt, wo sie gerade Lust haben, dann kann man sich Bürofläche sparen, zumindest die durchschnittliche Quadratmeterfläche pro Beschäftigten. Die haben allerdings mit der Zeit ja feststellen müssen, eigentlich auch eine Binse. wenn Beschäftigte nicht mehr miteinander kommunizieren, und zwar hier so analog wie wir jetzt, face to face, dann kommt häufig nichts Gutes dabei raus. Dann nimmt so eine Tendenz zur Vereinsamung an seinem mobilen Arbeitsplatz, greift dann um sich. Und dann sind tatsächlich die Arbeitsergebnisse schlechter. Deswegen hat Microsoft gesagt, einmal die Woche Präsenz. Da wird sich ausgetauscht, da wird zusammen Kaffee getrunken. Da wird in der Microsoft Lounge ein bisschen miteinander abgehangen. Hilft aber tatsächlich. Die Auflösung also des Arbeitsortes in den Bereichen, wo es funktioniert, wird eine der Tendenzen sein, die vehement zunehmen wird. Und die damit verbundenen Konsequenzen, die kennen wir eigentlich. Die Entgrenzungsdebatte kennen wir. Man weiß im Grunde genommen eigentlich nicht mehr, wann arbeitet man eigentlich und wann hat man Freizeit. Was in der Regel, vielleicht nicht bei allen Personen, aber in der Regel dazu führt, dass die Menschen mehr arbeiten. Das ist ja das große Geheimnis der Vertrauensarbeitszeit. Ja, die Menschen arbeiten nicht weniger, sondern sie arbeiten mehr. Moderne Führungskultur müsste sich nicht nur wir als Gewerkschaften und wir als Betriebsräte, sondern auch die Führungskultur müsste sich ja diesen Digitalisierungsthemen anpassen. Es gibt ein paar wenige Unternehmen, bei denen das meines Erachtens gelingt, als Thema zumindest mal zu platzieren. Ich nenne jetzt auch wieder Microsoft, versteht mich nicht falsch, ich bin eigentlich Apple-Fan, aber Microsoft in München, die Führungskräfte dort, die Personalverantwortung tragen, sind geschult worden darin, dass ihre Rolle sich völlig ändert. Sie sind nicht mehr der Kontrollfreak, der jetzt kontrolliert, dass die Leute ihr Arbeitsergebnis auch erbringen, sondern sie sind diejenigen, die die Leute dazu anhalten, nicht zu viel zu arbeiten. Die darauf achten, dass die gesundheitskonform arbeiten. Die darauf achten, dass sie nicht in eine totale Stress- und Überforderungssituation kommen. Das ist der Ansatz im Moment der dortigen Führungskultur mit Personalverantwortung. Muss ich auch so machen tatsächlich. Was schwer genug ist, ja, Führungskräfte zu einem Kulturwandel zu bewegen, ist nicht immer ganz einfach. Aber sie versuchen es. Das wäre beispielsweise ein so ein Thema, was man mit Unternehmen und Konzernen besprechen müsste, die in so einem Digitalisierungswandel stecken. Es muss ein Kulturwandel stattfinden. Bei allen Problemen, die wir dabei haben. Denn all diese häufig ja auch sehr hochgelobte Flexibilisierung bedeutet nicht nur für den Arbeitgeber unter Umständen einen Kontrollverlust, sondern auch für uns. Wie gesagt, meine Kunden sind Betriebsräte. Wer ist denn hier Betriebsrat? Gewesen. So, ja. Da kann ich ja frei von der Leber weg sagen, ne? Betriebsräte neigen ja auch manchmal zum Kontrollfreak, ne? Was ist erlaubt, was ist verboten? Und dann wird genau geguckt, wo dort Grenzen überschritten werden. Ist ja auch logisch, das ist ja letztendlich eure Aufgabe, oder eure Aufgabe gewesen. Wenn wir es jetzt plötzlich mit Situationen zu tun haben, wo diese Kultur der Kontrolle allseits sich auflöst, dann haben auch Betriebsräte stehen vor ganz neuen Herausforderungen. Also jetzt nicht nur, wie kriege ich meine Inhalte an meine Belegschaft und meine Kolleginnen und Kollegen, sondern wie stelle ich denn irgendwelche Verstöße gegen irgendwelche Regeln überhaupt noch fest? Das wird für uns insgesamt ebenfalls sehr, sehr spannend werden. Wenn wir uns dieser ganzen Thematik Digitalisierung nähern, dann hatte ich ganz zu Anfang ja auch gesagt, wir müssen immer die gesamtgesellschaftlichen Folgen versuchen mitzudiskutieren und sind gleichzeitig damit konfrontiert, dass das, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich dass die Daten, die hier rumfliegen, von allen möglichen Leuten ausgewertet werden können, dass wir trotzdem in einer Gesellschaft leben, in der viele Leute ihre Daten freiwillig preisgeben. Ich stelle also in den von mir betreuten Betriebsratsgremien häufig fest, dass dort eine Haltung vorherrscht, die sagt, wir wollen diesen ganzen Quatsch nicht, diesen Digitalisierung Mist und Industrie 4.0 und gleichzeitig aber tatsächlich wenigstens mal viele Leute kennen, die überall freiwillig ihre Daten abgeben. Ob das irgendwelche Payback-Programme sind, deswegen ja auch der Titel der Rabattmarken hier an dieser Stelle, ja, das sind ja die modernen Rabattmarken, sind Payback-Punkte oder irgendwelche Rabattkarten, nutze ich übrigens auch, was weiß ich, Deutsche Bahn, ja. Kundenbindungsprogramme, die wissen alles über mich. Also wenn meine Frau nicht weiß, wo ich gewesen bin und ich auch nicht mehr, die Deutsche Bahn weiß es und meine Bank wahrscheinlich in der Regel. Ja. Naja, immerhin, ich fahre wenigstens noch Zug. Ansonsten wüsste das vielleicht der Pkw-Anbieter, bei dem ich das Auto gemietet habe. Wenn wir uns die gesamtgesellschaftliche Situation anschauen, haben wir es mit einer Art, ja, ich will es nicht dramatisieren, aber zumindest mal mit einer Ungleichzeitigkeit zu tun, dass wir auf der einen Seite uns bedroht fühlen von diesen Digitalisierungsschüben und auf der anderen Seite uns natürlich, wir können uns da gar nicht von abkoppeln, dran beteiligen. Wer bestellt hier bei Amazon? Ach nee, wir sind bei Verdi, da macht das keiner. Ne? Wenn ihr wüsstet, wenn ich in meinen Betriebsratsseminaren frage, da nicht, und oder, aber das dürft ihr nicht weitererzählen. Ich sitze ja im Gewerkschaftshaus in München, also ne, das Pendant zu hier. Wenn ich mir angucke, was da für Amazon-Pakete eingehen, da bin ich manchmal erstaunt. Das heißt nicht, dass ich hier an dieser Stelle zu einem Amazon-Boykott aufrufen will, aber man sollte natürlich trotzdem mal drüber nachdenken. Auch da findet ja eine Plattformökonomie statt. Amazon ist ja neben vielen anderen Dingen, früher waren die ja mal Buchversender, mittlerweile eine Plattform für alles. Und übrigens auch der größte Internetanbieter von Cloud-Diensten. Ne? Also eigentlich machen die das meiste Geld, glaube ich, mittlerweile mit ihren Cloud-Diensten, mit ihren Rechenzentren, die sie haben. Die meisten Gewinne. Die meisten Gewinne. Umsatz nicht, aber die meisten Gewinne. Ah, okay, danke. Wollen sie ja keine Umsätze machen, weil sie immer noch Konkurrenz töten wollen. Ja. Aber da haben sie so viel Umsatzanteil, dass sie da richtig Gewinne machen. Ah, okay, gut. Ja, vielen Dank, genau. Also sehr erfolgreich, kann man mal sagen. Und die Verdi-Leute, die sind sensibilisiert, weil sie selber in ähnlichen Bereichen sind? Oder? Ja. Ich habe nicht immer zu Amazon eine Alternative, aber ich versuche sie zumindest immer mal zu finden. Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Frage, wohin geht der Weg eigentlich? Und wenn wir sagen, wir wollen uns nicht so sehr auf die Technologien konzentrieren, sondern wir wollen uns auf die Frage der Arbeitssituationen und der Arbeitsmärkte konzentrieren, dann müsste man ja im Grunde genommen versuchen zu diskutieren in einer Zeit der fast Vollbeschäftigung. Wie sieht's denn aus, wenn eine ganze Reihe an Berufsbildern verschwinden würde? Das ist so eine ähnlich mühsame Diskussion, wie wir vor ungefähr 10 Jahren führen mussten bei der Frage der demografischen Entwicklung. Was juckt mich die demografische Entwicklung als 30-Jähriger? Gar nicht. Wenn man dann zu mir sagt, du musst dich aber damit beschäftigen, ist das so ähnlich wie einem Jugendlichen zu sagen, du musst dich um deine Rente kümmern. Das ist, ja, das ist so weit weg. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir im Grunde genommen, zumindest mal in Deutschland, fast Vollbeschäftigung haben. Und jetzt sollen wir uns damit auseinandersetzen, ob wir einer Phase vielleicht sogar der Massenarbeitslosigkeit entgegenschauen. Das ist nicht einfach. Also der Leidensdruck insgesamt ist jetzt eher gering, nicht bei allen Bevölkerungsteilen, das ist völlig logisch. Und es ist auch nicht so, dass alle einen Job haben. Und selbst wenn alle einen Job hätten, heißt das auch noch nicht, dass alle Menschen damit glücklich sind. Aber wir sind in einer Situation, wo das schwer ist, sich vorzustellen. Und jetzt soll man darüber nachdenken, was das jetzt eigentlich politisch heißen könnte, wenn wir davon ausgehen, dass eine Reihe von Berufen verschwinden wird. Und wenn wir mal von der Qualifizierungsfrage absehen, ist es ja auch eine Frage, wenn denn dem dann so wäre, wie finanziert man hier eigentlich noch dieses Gemeinwesen? Ist also auch eine Steuerfrage letztendlich. Und da kennt ihr vielleicht das ein oder andere, ja, angerissene Prinzip. Es gibt so die Vorstellung von Robotersteuern zum Beispiel, ja, oder Algorithmensteuern, oder im Moment ist es die Digitalsteuer, oder was auch immer. Ich habe da übrigens, also das braucht ihr mich nachher nicht zu fragen, ne? Ich habe da keine Antwort drauf. Ich weiß nicht, ich habe keine Ideen nach dem Motto, ich hätte da mal so eine Idee, wie man dieses Gemeinwesen finanzieren kann, wenn doch die Arbeitsleistung zunehmend von Algorithmen und Robotern erbracht wird. Ich glaube nur, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Und wenn man das tut, dann muss man sich allerdings auch Gedanken machen um den Arbeitsbegriff. Also wofür kriegen wir eigentlich Geld? Oder wie kommt man eigentlich zu einem Einkommen, das einem ein vernünftiges Leben sichert? Das rührt natürlich an solchen Themen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich sage gleich, ich bin da kein Fan von, ja. Aber man muss drüber nachdenken. Wir müssen die Blockadehaltung, die auch in den Gewerkschaften über Jahre gewesen ist, die müssen wir schon ein bisschen hinterfragen an der Stelle. Denn wenn der gesamtgesellschaftliche Reichtum von Maschinen, von Algorithmen, von Programmen, von Plattformen erbracht wird, dann muss man natürlich gucken, wie kann man die an den Kosten, die dieses gesellschaftliche Gefüge hier hat, beteiligen. Da würde ich mir jetzt natürlich von der politischen Sphäre noch deutlich mehr Initiativen wünschen als das, was wir hier bisher sehen an dieser Stelle. Aber eine der großen, aus meiner Sicht, Kennzeichnung dieser Digitalisierung besteht darin, dass es eben keine Revolution ist. Es ist nicht die industrielle Revolution 4.0. Und deswegen fällt das auch so schwer an dieser Stelle, sich ganz genau auszumalen, was wird passieren und was müssen wir tun. Das ist Evolution. Und im Grunde genommen, die meisten Dinge haben wir schon. Und damit würde ich auch fast, aber erst fast zum Schluss kommen und die Diskussion eröffnen. Die meisten Dinge technologisch haben wir schon. Und an dieser Stelle will ich gerne noch mal jemanden zitieren, der tatsächlich hier aus Stuttgart kommt. Wer kennt denn den Herrn Schröter vom Forum Technikgestaltung? Welf. Der hat ja eine ganz interessante Herangehensweise. Der sagt ja, viele von den Themen, die uns im Moment bei dieser Digitalisierungsdiskussion entgegenschlagen, das ist alles nichts Neues, das ist die sogenannte nachholende Digitalisierung. Und an dieser Stelle muss ich ihm recht geben. Das, was ich in den Betrieben erlebe, in den Unternehmen, in den Konzernen, ist häufig, was unter dem Schlagwort Digitalisierung passiert, nichts anderes als das, dass sie vor 10 oder 15 Jahren irgendwelche IT-Technologie angeschafft haben, die mehr oder weniger gut funktioniert, und jetzt versuchen, die Datenbestände zu homogenisieren und zusammenzuführen. Eigentlich etwas, was sie schon vor 15 Jahren machen wollten, hat aber nie hingehauen. Das ist alles, und das würde ich unter dem Schlagwort nachholende Digitalisierung fassen. Das ist aber alles noch gar nichts Innovatives. Es ist nicht innovativ, wenn ich heute ein ERP-Programm, ein Enterprise Resource Planning Programm einführe, wo ich Datenbestände aus allen Bereichen meines Unternehmens zusammenführen will. Das ist nicht Digitalisierung. Das ist vielleicht nachholende Digitalisierung. Aber spannend wird es an einem ganz anderen Punkt, und den will ich kurz an einem Beispiel beschreiben. Ich betreue einen großen Tourismuskonzern in Deutschland und seit Jahren und schreibe denen immer so IT-Betriebsvereinbarungen. Zu jedem blöden System, was sie da einführen wollen, schreiben wir eine Betriebsvereinbarung und schreiben da rein, was sie alles nicht dürfen. Meistens nicht, was sie dürfen, sondern nur, was sie nicht dürfen, genau. Und das ist alles bei Strafe verboten. Und das ist ein starker Betriebsrat und um den rum kann man nichts machen. Ja, der ist Gesetz sozusagen. Und vor einem ungefähr halben Jahr hat er mich angerufen und hat gesagt, wir haben hier mal wieder ein neues System. Kannst du mal kurz drauf gucken und uns so eine Betriebsvereinbarung schreiben? Also die Regeln im Grunde genommen, die Spielregeln. Ja, habe ich gesagt, mache ich. Gut, und ich gucke da drauf. Erstens, ich kannte das System nicht. Das macht mich immer schon nervös, weil ich immer denke, ich kenne alle Systeme. Kannte ich aber, ich habe noch nie was davon gehört. So, und dann habe ich gesagt, ich kann da überhaupt nichts mit anfangen. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, sagte er, schickt mal das Benutzerhandbuch. So, ja, dafür werde ich bezahlt. So ein Mist muss ich mir angucken. 800 Seiten Benutzerhandbuch. Ich habe da reingeguckt und ich habe gedacht, ich verstehe nicht, was das ist. So, und dann habe ich gesagt, erzähl mir bitte, was machen die? Ja, das ist alles völlig unproblematisch. Die wollen im Grunde nur von uns die Freigabe, dass sie 2 Testlizenzen anschaffen dürfen für dieses Programm. Und ich sage, ja, aber ich kapiere überhaupt nicht, was sie damit machen wollen. Deswegen kann ich gar nicht sagen, brauchen wir eine Betriebsvereinbarung, brauchen wir gar nichts. Ja, sagt er, ich habe hier noch was gefunden. Das Ganze fällt unter das Schlagwort robotergesteuerte Prozessautomatisierung. Oh, dachte ich, das ist spannend. Robotergesteuerte Prozessautomatisierung. Okay, klingt irgendwie spannend. Und dann habe ich mit dem zuständigen IT-Menschen, also IT-Leiter, der das Ganze betreut, gesprochen und habe gesagt, Sie müssen mir jetzt erklären, was Sie da tun. Und da ist mir tatsächlich alles wie Schuppen von den Augen gefallen. Was machen die damit? Die haben eine Beschwerdeabteilung. Jedes Tourismusunternehmen hat eine Beschwerdeabteilung, natürlich. Und da kommen jeden Tag Beschwerden rein. Und zwar vielfältigster Art. Mein Hotel war gar nicht gebaut. Mein Flug war zu spät. Ich bin nicht zurückgekommen. Weiß ich nicht, der Wasserhahn hat getropft. Und so weiter. Themen en masse, könnt ihr euch vorstellen. Ja? Könnt ihr euch vorstellen. So. Und dann auf allen möglichen Kanälen, per E-Mail, per Telefon, per Chat, ja, per Webseite, per Formular auf der Webseite, per was weiß ich. Manchmal stehen da sogar noch Leute vor der Tür und beschweren sich. All diese Sachen, dafür gibt es eine Beschwerdeabteilung. Da sitzen ungefähr 25, 30 Leute. Die sind alle hoch ausgebildet, weil die müssen Kommunikation können. Die müssen Gesetze können, die müssen wissen, ja, sind sie überhaupt in einer Verpflichtung, hier Ersatz zu leisten, ja oder nein. Die müssen alles Mögliche können, die müssen sich mit Tourismus auskennen, die müssen, ich habe vor denen wirkliche Hochachtung. Und dann müssen sie sich noch mit diesen Nervensägen der Kunden am Telefon oder wo auch immer abgeben. So, das machen die den ganzen Tag, 25, 30 sehr gut bezahlte Leute mit unglaublichem Know-how. Und einer unglaublichen Gelassenheit. Ich hätte die nicht. Und dann habe ich verstanden, wo es bei der robotergestützten Prozessautomatisierung drum geht. Die wollen natürlich zunächst mal testen, ob das nicht automatisierbar ist. Und dann habe ich mit dem IT-Menschen gesprochen. Und das ist ein total netter Mensch. Ja, der versteht auch meine Probleme, die ich habe. Weil mir hat es dann die Kehle zugeschnürt. Und ich habe gesagt, ja, aber wenn Sie das jetzt tun, ne? Und das ist erfolgreich. Dann sind doch in 5 Jahren Ihre 30 Leute völlig überflüssig. Nein, sagt er, sind die nicht. 10 brauchen wir noch. So, ja. Aber im Grunde genommen ist das die nackte Arbeitsplatzbedrohung für hochqualifizierte Leute, die auch enorm wichtig sind für das Unternehmen. Ja, da werden Summen hin und her geschoben, das ist unglaublich. So, aber all das, was die tun, kann ich technologisch ersetzen. Heutzutage, das konnte ich vor 5 Jahren nicht, das konnte ich vor 10 Jahren noch viel weniger. Heutzutage geht das und ich habe mir jeden Prozess, den die machen, habe ich mir angeguckt. Durfte ich dann dabei sein, wie die das getestet haben. Ich habe mir jeden Prozess angeguckt. E-Mail, Beschwerde dies, Frage jenes, Bescheinigung. Ja, wir haben Ihre Beschwerde erhalten, wir werden Ihnen Folgendes anbieten. Sie kriegen einen Liter Orangensaft von uns oder was auch immer. Also auch der Rückkanal zu den Kunden, all das ist total kompliziert und komplex, aber wir können ihn technologisch ersetzen. Und zwar können wir ihn derzeit schon so ersetzen, dass es der Beschwerdeführer, die Beschwerdeführerin, nicht unbedingt merkt. Mit Personalisierung, ja, also man muss sich davon verabschieden, dass da ein blöder Algorithmus Schwachsinn von sich gibt und man sofort merkt, das ist ja alles Quatsch, was diese Maschine da schreibt. Man merkt noch nicht mal, dass es eine Maschine ist. Und jetzt die Frage, was heißt das für uns als Mitbestimmungsorgane? Wie können wir mit sowas umgehen? Wir haben es hier tatsächlich mit einer, ja, salopp gesagt, Bedrohung der Arbeitsplätze zu tun. Was können wir jetzt aber tun? Also unsere Diskussion mit dem Betriebsrat geht jetzt nicht dahin, dass wir die Tür von außen verriegeln und die da nicht mehr reinlassen mit ihren zwei Testlizenzen. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir Folgendes gemacht haben. Wir haben denen diesen Test freigegeben unter einer Bedingung. Und die Bedingung heißt, sie machen mit uns ein Konzept, ein Digitalisierungskonzept für alle Bereiche des Konzerns. Und das müssen sie machen, jetzt haben sie noch anderthalb Jahre Zeit, in zwei Jahren muss das Ding stehen. Und zwar unterschrieben vom Betriebsrat sein. Wenn das nicht so ist, muss dieses Ding, das steht da auch so drin, wieder eingestampft werden. Dann gibt es keine robotergestützte Prozessautomatisierung. Aber, und das will ich auch sagen, dass wir waren an dieser Stelle nicht in der Mitbestimmung. Und das ist vielleicht dann der letzte Punkt, den ich noch an dieser Stelle erwähnen will. Das Betriebsverfassungsgesetz ist zu einer Zeit entstanden, da haben wir uns alle nicht vorstellen, ich war da sowieso nicht dran beteiligt, da haben wir uns alle nicht vorstellen können, dass wir Mitbestimmungstatbestände brauchen, die über das hinausgehen, was wir da hatten. Wir haben gute Mitbestimmungstatbestände, was IT-Systeme angeht, aber immer nur dann, wenn wir es mit personenbezogenen Daten zu tun haben, mit Leistungsdaten, da sind wir ganz gut aufgestellt. Ja. Aber die Frage, die hier berührt ist, hat mit der individuellen Kontrolle von Beschäftigten überhaupt nichts mehr zu tun. Die hat was damit zu tun, wie die Technologien in der Lage sind, tatsächlich an dieser Stelle, und ich behaupte an vielen anderen auch, die menschliche Arbeit überflüssig zu machen. Und da sind wir nicht in der Mitbestimmung. Jedenfalls nicht nach Betriebsverfassungsgesetz. Und das wird ein Feld sein, auf dem wir Gewerkschaften, glaube ich, was tun müssen. Wir müssen dafür versuchen zu sorgen, dass an dieser Stelle die Mitbestimmung ausgeweitet wird. Das wird uns schwer genug fallen, denn der politische Wind bläst ja im Moment eher in die andere Richtung. Aber wir müssen versuchen, auch auf dieser Seite eine Antwort auf die Digitalisierungsthemen zu finden, von denen ich hoffe, dass ich ein paar jetzt genannt habe. Das wird eine der großen Kampffelder sein, die wir in Zukunft führen werden. Und wenn ihr am Ende des Tages meinen Vortrag durchliest, dann werdet ihr sehen, mit dem, was ich da gesprochen habe, hat das nur am Rande was zu tun. Ihr könnt also den nochmal lesen und da stehen noch ganz viele andere Dinge und Beispiele drin, die ich heute alle nicht genannt habe. Beschließen will ich mit einem Wort, den werdet ihr alle kennen, von Lothar Schröder, einem eurer Bundesvorsitzenden. Wir werden in Zukunft Herrschaftskonflikte um Daten führen, nicht mehr um Zeit, Lohn oder Verfügbarkeit. Wie war? Das hat er schon 2014 auf einem Kongress von uns zu SAP in Berlin gesagt. Ich würde ihm dabei pflichten und dieser Kampf, dieser Herrschaftskonflikt hat begonnen. Und wir versuchen ihn so gut es geht zu führen. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle und dann können wir das alles diskutieren. Ich